Achtung, Achtung! Liebe Tanzpaare, ein Geistertänzer kreuzt Ihren Weg. Bitte halten Sie sich äußerst rechts. Seit du fort bist, zu viel gesagt. Jetzt bist du einfach fort, an einem fernen Ort. Ich weiß nicht, wo du bist, doch ich spüre deine Hand. Dieses Gefühl, es drückt mich an die Wand. Seit du fort bist, bin ich einsam, will nicht mehr alleine sein, denn Lieben heißt gemeinsam. Seit du fort bist, bin ich einsam. Sag mir, wo du jetzt bist, wo deine Liebe jetzt ist. Meine Liebe ist unsterblich, diesmal ist es ehrlich. Höre, wie du zu mir sprichst, verlass mich bitte nicht. Du bist in weiter Ferne, doch ich spüre deine Hand. Dieses Gefühl, es drückt mich an die Wand. Seit du fort bist, bin ich einsam, will nicht mehr alleine sein, denn Lieben heißt gemeinsam. Seit du fort bist, bin ich einsam. Sag mir, wo du jetzt bist, wo deine Liebe jetzt ist. Seit du fort bist, die Zeit, die vergeht, das Glück unserer Liebe.

starken Mann, den man nicht verletzen kann. Dabei hoff ich, du glaubst mir nicht, wenn mein Mund von Trennung spricht, so als wärst du längst schon fremd für mich. Nicht ein Wort davon ist wahr, nicht eines. Es tut ganz schön weh, wenn ich euch zwei zusammen sehe. Yeah.

du doch so. Ich hab dich verloren, so ist eben so. Jetzt ist es zu spät. So, Bruder, alles klar, es fiel uns, hebt die Arme nach oben. egal was auch immer geschieht. Herz und Herzgefühle leben nie. Trocknet nun Haut ganz berauscht, fallen meine Arme und der Fall. Falschen geht auf. Oh, oh, oh. Alles, was ich will, ist da. Große Freiheit pur. Ganz nah. Nein, wir wollen hier nicht weg. Alles ist perfekt. Uns macht atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns frei. Wir sind heute ewig, tausend Glücksgefühle, alles was ich bin, teil ich mit dir. Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich, komm in meine Hand und gib es mir. Fühl mich, ich hab doch einfach nur Sehnsucht nach dir. Oh ja, jetzt komm, komm, komm und berühr mich, ja komm schon, komm und verführ mich, ich hab doch einfach nur Sehnsucht nach dir. Sehnsucht nach dir. Haare füllt Vertrauen den Raum. Du bist frei, lebst dein Leben nur so, wie du es willst. Du bist stark, gibst nur Liebe, wenn du es wirklich fühlst. Aber dann hält dich nichts und niemand mehr zurück. Und du fliegst wie ein Falter ins Licht in diesem Augenblick. Deine Flügel fangen Feuer. Wenn du liebst, dann gibst du dich ganz. Deine Flügel fangen Feuer. Und du tanzt deinen schönsten Tanz. Und du wirst alles von dir. Das muss so sein. Du willst viel, nur was Gutes ist dir gut genug. Lieber Tod, als zu leben ohne Sonnenflug. Und dein Herz, das brennt dabei volles Risiko. Wo du bist, ist der Himmel leer. Niemand fliegt so hoch wie du. Deine Flügel fangen Feuer. Wenn du liebst, dann gibst du dich ganz. Deine Flügel fangen Feuer. Du tanzt deinen schönsten Tanz. Und du wirst alles von dir in diese Liebe rein. Deine Flügel fangen Feuer. Doch das muss so sein. Deine Flügel fangen Feuer. Wenn du liebst, dann gibst du dich ganz. Deine Flügel fangen Feuer. Deinen schönsten Tanz. Und du wirst alles von dir in diese Liebe rein. Deine Flügel fangen Feuer. Doch das muss so sein. Deine Flügel fangen Feuer. Wenn du liebst, dann gibst du dich dann. Du bist meine Freundin seit ewiger Zeit. Ich hab kein Geheimnis vor dir. Dieses Gefühl der verlorenen Liebe, wie oft ist mir das schon passiert? Niente non dura per sempre. Tu sai la tua vita decide dai tu. Devi contare su lacrime ed anche di più. Domani l'amore vincerà, ein Lächeln kommt deiner Seelen nah. Die Liebe wird stärker sein, wenn du nach morgen schaust, deinen Gefühlen traust. Domani l'amore vincerà, der Glaube an dich ist wieder da. Die Liebe wird stärker sein, wenn du ganz ehrlich bist und mit dem Herzen siehst du. Bella sapere che tu sei con me nei tempi di malinconia. Domani. Manchmal verlässt uns das Glück, doch die Kraft unserer Träume verlieren wir nie. Domani. Du kannst die Zeit nie zurückdrehen, du musst sie so wie sie ist akzeptieren. Forse domani incontri la felicità. Felicità, felicità. Domani l'amore vincerà, ein Lächeln kommt deiner Seele nah. Die Liebe wird stärker sein, wenn du nach morgen schaust, deinen Gefühlen traust. Domani l'amore vincerà, der Glaube an dich ist wieder da. Die Liebe wird stärker sein, wenn du ganz ehrlich bist und mit dem Herzen siehst du. Tu vincerai solo tu. Solo tu, solo tu. Du machst es dir zu leicht. Und du vergisst die Zärtlichkeit. Immer.